Willkommen zurück bei Brain Beats. Heute sprechen wir über ein Phänomen, das viele kennen: Gänsehaut. Du kennst das bestimmt. Eine Stimme trifft genau den richtigen Ton, ein Orchester baut Spannung auf oder eine überraschende Wendung in einem Song lässt dir plötzlich die Haare zu Berge stehen. Dieses prickelnde Gefühl ist nicht nur schön, es ist auch hochinteressant. Also warum bekommen wir Gänsehaut, wenn wir bestimmte Musik hören? Musik und das Belohnungssystem. Wenn ein Song einen emotionalen Höhepunkt erreicht, einen überraschenden Ton oder einen spannenden Aufbau hat, schüttet dein Gehirn Dopamin aus. Dieses Glückshormon sorgt dafür, dass du dieses prickelnde Gänsehautgefühl bekommst. Frühe physiologische Forschung, 1950 bis 1970. In den 50er und 60er Jahren maßen Psychologen erstmals Körperreaktionen auf Musik, Herzschlag und Atmung. Dabei stellten Forscher eher zufällig fest, dass manche Menschen bei emotionaler Musik Gänsehaut bekommen. Der Effekt wurde registriert, aber noch nicht gezielt untersucht. 1991. John Slobodas Durchbruch. Der Musikpsychologe John Sloboda zeigte erstmal systematisch, welche musikalischen Elemente Gänsehaut auslösen. Plötzliche Dynamiksprünge, unerwartete Harmonien, das Einsetzen einer Stimme oder eines Chors. Damit wurde Gänsehaut zum ersten Mal als konkreter musikalischer Effekt wissenschaftlich beschrieben. Nicht jeder empfindet es gleich. Manche Menschen bekommen schnell Gänsehaut, andere selten. Das hängt von Empathie, Sensibilität und manchmal auch musikalischer Erfahrung ab. Und das war's! Musikalisch erzeugte Gänsehaut ist eine Mischung aus Biologie, Emotion und Überraschung. Und genau deshalb so magisch. Bis zur nächsten Folge.